WDR 3 Radio Feature. Vor 3 Jahrzehnten stellten Psychologen fest, dass die Reizschwellen der Nase für Düfte, der Zunge für Geschmäcker, der Augen für Bilder und der Ohren für Lärm plötzlich höher lagen als noch wenige Jahre zuvor. Das Gehirn jüngerer Menschen scheint sich an die alltägliche Reizüberflutung angepasst zu haben. Es müssen also nicht die Verhältnisse geändert werden, die Menschen scheinen sich zu ändern, um mit den Verhältnissen klarzukommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt im Nachhinein ist alles so klar. Fügt sich jedes kleine Einzelteil mühelos ins große Puzzle. Die Verrohung der Gefühle, die steigende Gewalttätigkeit, zunehmendes Suchtverhalten, Fantasielosigkeit, innere Leere. Aus Tausenden solcher Ereignisse entsteht ein ganzes, stimmiges, schreckliches Bild. Für mich fügte sich Ende 1993 das entscheidende Teilchen ins Mosaik. Mit einem Artikel in einer Zeitschrift für 14-Jährige, PM, Peter Moosleitners interessantes Magazin. Ein Forschungsergebnis, das man fast nicht glauben mag. Unser Gehirn baut sich soeben radikal um. Forscher beobachten seit einem Vierteljahrhundert sehr genau eine der wichtigsten Aufgaben des Gehirns. Die Informationsverarbeitung. Dabei fällt auf, dass unser Gehirn auf die zunehmende Reizüberflutung immer störrischer reagiert. Es baut einen inneren Schutzwall auf. Das Bemerkenswerte: Die Reaktion des Gehirns erfolgt rascher und radikaler als jede andere evolutionäre Anpassung in der 10.000-jährigen Geschichte unseres Bewusstseins. Der Schlaraffenland-Effekt. Eine Revolution unter der Schädeldecke. Erkundet von Hadi Tasso. Unser Gehirn baut sich um. Noch haben Hirnforscher unter dem Mikroskop keine organischen Veränderungen des Gehirns feststellen können. Das Gehirn ändert im Moment nur die Art, wie es Informationen verarbeitet. Und betroffen sind vorwiegend die Gehirne junger Menschen. Merkwürdig, dass keine bedeutendere Zeitschrift, Spiegel, Stern, Zeit, eine ähnliche Meldung brachte, dass bis heute kein Fernsehmagazin Alarm geschlagen hat, wie sie es alle bei weniger wichtigen Themen getan haben. Merkwürdig ist andererseits, dass der Psychologe, der die entsprechenden Untersuchungen geleitet hat, Henner Ertel, dass dieser Münchner Psychologe jedes Interview mit Mikrofon beharrlich verweigert. Die einzige Stellungnahme, die Ertel mir telefonisch zu seinen Forschungen gab, war: Meine Ergebnisse stimmen, müssen aber noch besser überprüft werden. Das sagt er seit Jahren. Dabei wirkt er merkwürdig konfus, überschlägt sich beim Sprechen, stolpert über seine unzähligen Worte, die aber immer wieder das eine sagen. Meine Ergebnisse stimmen. Gibt es tatsächlich noch viel zu überprüfen? Passen die Ergebnisse nicht schon jetzt? Wenn man Jugendliche befragt, dann zeigen ihre Antworten, dass ihre Gehirne nicht nur die Reizüberflutung tagtäglich wahrnehmen, sie reagieren auch bereits darauf. Vielleicht auch, wenn man in die Innenstadt geht und das total überfüllt ist, alles total laut ist. Man wird aber nach einer Zeit ein bisschen hibbelig. Ja, also so, wenn ich in die Stadt gehe, in irgendwelche Geschäfte, wenn die Musik einen da reindudelt und dann, wenn man was in Ruhe was aussuchen will und wenn so ein Gedrängel ist, dann bin ich auch also schlecht gelaunt. So. 8 Stunden in der Stadt und man will wieder nach Hause und seine Ruhe haben. Aber ich glaube, wir können auch relativ gut abschalten, weil wir relativ gut dran gewöhnt sind. Ja, also ich versuche dann die Sache, die ich kaufen will, schnell zu kaufen, dann zu hauen, raus an die Luft und, weiß nicht, vielleicht auch was essen gehen, was trinken gehen, bisschen entspannt. Dann höre ich nichts mehr. Also dann achte ich auf nichts mehr. Dann ruhe ich mich einfach kurz auf und dann kann es wieder weitergehen. Also hören tue ich eigentlich schon, aber ich sehe immer nicht so. Also kann mich in die Ecke setzen und eigentlich alles aufnehmen, nur mit den Gedanken weg sein. Und dann wenn man auf mich eindreht, wenn man mir irgendwelche Zeichen macht, dann kriege ich das nicht Also mit. Wenn ich gut drauf bin oder richtig deprimiert bin, dann höre ich laut. Und sonst nur Hintergrundmusik oder so. Ja, voll knallen ist übertrieben, aber... Besonders die Medien. Ja, ich weiß nicht, sobald man Fernseher anschaltet, ist man irgendwie voll von bunten Bildern und hier eine Werbung, da eine. Sobald man die eine gesehen hat, hat man die andere schon wieder vergessen. Also, wenn ich richtig gut drauf bin in Disco oder zu Hause, ein bisschen so rumzappeln oder wie auch immer. Und wenn ich deprimiert bin, dann, weiß nicht, höre ich andere Musik, aber auch laut. Ja, ein bisschen härtere Doch, Musik. Dann. Das finde ich gerade gut daran, man kann abschalten. Mit dem Knopf. Dann ist es ruhig. Wenn man mit dem Knopf nicht abschalten kann, versucht mal im Gehirn abzuschalten. Einmal nicht mehr hinhören. Nicht mehr hingucken, was gerade am besten wirkt. Da kann ich ziemlich gut mit umgehen. Also so. Und negativ Fernsehen, auf jeden Fall. Also zu viele Reize auf einmal. Erstmal optisch und auch Sound. Auch die Nachrichten. Zum Beispiel Kriegsbilder aus Bosnien oder Bis so. Bis zu Hause, wenn jetzt irgendwie meine Mutter und mein Bruder wieder streiten oder so beim Mittagstisch, dann schalte ich schon ab. Am Anfang, da konzentriert man sich dann auch schon drauf und denkt drüber nach. Aber nach 2 Monaten und so, wenn immer noch die gleichen Bilder gezeigt werden, dann denkt man da eigentlich gar nicht mehr so sehr drüber nach. Dann frage ich irgendwas und dann, Inga, was ist los? Und dann höre ich nicht mehr zu. Wenn ich einfach schalte man einfach auch ab. Man konzentriert sich einfach nicht mehr drauf. Voll knallen und rumzappeln. Zu viele Reize auf einmal, optisch, akustisch. Der Western Mac mit saftigem Beef, Käse und Röstzwiebeln für nur 3,95 Mark. Unverbindliche Preisempfehlung. Ich lasse mich mit schreienden, ständig gegenwärtigen Musikteppichen traktieren. In allen Lebenslagen. Zahnarzt, Klo, Beischlaf. Ich ertrage stets dieselben TV-Werbeblöcke, immer eine Umdrehung voraus. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Maschine. Serben und Mars machen mobil. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich überlade mich mit nutzlosen Zeitungsschnipselchen. Tote gefunden, Unglück am Himmel, missbrauchte Kinder, Benzin 5 Mark, irische Katholiken zerfetzt, palästinensischer Freischärler explodiert, jetzt Peng, Krach, Prost. Dome 7. Ich verseuche mich mit Sex and Crime and Horror Videos. Wie ertrage ich diese permanente Störung meines Lebens durch Überreize? Einmal nicht mehr hinhören. Nicht mehr hingucken, was gerade am besten wirkt. Ich muss hinhören, hingucken. Unwillkürlich. Kann mich nicht abschotten. Die Gehirne Jugendlicher aber, behauptet Psychologe Henna Ertel, haben in den vergangenen 3 Jahrzehnten neue Strategien entwickelt, mit dieser an Reizen übervollen Zeit fertig zu werden. Die Kids schalten eine Weile ab den Kopf, damit es dann wieder weitergehen kann. Sie entspannen ein bisschen. Sie sehen immer nichts, hören ein bisschen härtere Musik, hören nicht mehr hin, gucken nicht mehr hin. Schalten einfach ab, ihr junges Gehirn. Sie denken die Störung weg. Wegdenken? Ist eine Strategie, die das Gehirn junger Menschen dem heutigen Dauerreizstress entgegensetzt. Wegdenken, bestimmte Reize nicht mehr wahrnehmen. Diese Entwicklung setzte zu Beginn der 70er Jahre ein, fast unmerklich zuerst. Irgendwann, zu Beginn der 70er Jahre, fing das Gehirn an, Informationen, Reize anders zu verarbeiten. Damals stießen Wissenschaftler auf ein merkwürdiges Phänomen. In einer psychologischen Testreihe untersuchten sie die Gefühle und die Reizverarbeitung von 4000 freiwilligen Deutschen. Die Studie lief über mehrere Jahre. Zu Beginn der Tests hatten die Wissenschaftler gemessen, wie gut die Testpersonen riechen und schmecken können. Am Ende der Studie wiederholten sie diese Messungen. Das merkwürdige Phänomen: Nach diesen nur wenigen Jahren konnten die Testpersonen nicht mehr so gut riechen und schmecken wie zu Beginn der Untersuchung. Den Versuchsmenschen waren während der Tests nicht etwa Drogen oder Medikamente gegeben worden, die ihre Sinne beeinträchtigt hätten. Die Wissenschaftler hatten sie lediglich bestimmten Geruchs- und Geschmacksreizen ausgesetzt und währenddessen einige grundlegende Körperreaktionen ermittelt. Herz-Atem-Rhythmus, Muskelspannung, Blutdruck, Blutvolumen, Hautwiderstand, Gehirnströme, Veränderung der Pupillen. Alles gängige naturwissenschaftliche Messgrößen. Ergebnis? Im Sinnesbereich des Riechens und des Schmeckens gab es einen extremen Einbruch, berichtete damals der Psychologe Henner Ertl. An seinem Institut waren viele der Untersuchungen durchgeführt worden. Es trägt den Namen GRP, Gesellschaft für rationelle Psychologie, und wird unter anderem von Spenden der Privatwirtschaft unterhalten. Ertl beschrieb seine Ergebnisse so. Das Gehirn hatte ein neues Reizlimit gesetzt und sich geweigert, Reize zu verarbeiten, die unterhalb dieses neuen Limits lagen und die früher anstandslos akzeptiert worden waren. Das Gehirn nahm seit Ende der 70er Jahre nur noch stärkere Reize in den Bereichen Riechen und Schmecken wahr. Schwächere blendete es aus. Aber nicht mehr hinhören. Nicht mehr hingucken, was gerade am besten wirkt. Schwächere Reize musste das Gehirn ausblenden, weil es einfach zu viele Reize verarbeiten sollte. Ende der 70er Jahre lief ein Bild durch Teile der Gesellschaft. Das Bild einer Ratte in einem Käfig. Vorwiegend Umweltschützer benutzten diese Metapher. Sie wollten damit deutlich machen, wie vielen schädlichen Einflüssen Ratten und natürlich vor allem Menschen ausgesetzt waren. Das Bild ist das folgende. In einem geräumigen Käfig sitzt eine Ratte. Sie hat viel Platz und wird zu festgelegten Zeiten ausreichend gefüttert. Soweit man feststellen kann, geht es ihr gut. Jetzt wird der Käfig ein wenig verkleinert und helles Neonlicht brennt tagsüber und auch nachts. Der Ratte scheint es weiterhin gut zu gehen. Der Käfig wird noch weiter verkleinert. Er ist jetzt schon recht eng. Das Neonlicht wird so eingestellt, dass es flackert. Hinzu kommen leise, hohe Töne. Die Ratte zeigt keine auffälligen Reaktionen. Jetzt senkt man den Sauerstoffgehalt der Atemluft. Und man gibt der Ratte nur noch unregelmäßig und schlechteres Futter. Der Käfig wird zudem so verengt, dass sie kaum noch darin laufen kann. Das Licht flackert äußerst grell. Die Töne folgen schneller und lauter. Die Ratte scheint unruhig. Noch einmal werden die Lebensbedingungen der Ratte verschärft. Kein Bewegungsraum mehr, selten und unregelmäßig Futter, grellste Lichtschüsse, rasende Tonfolge, kaum noch atembare Luft. Nach kurzer Zeit ist die Ratte tot. Klar, woran die Ratte gestorben ist. Am mangelhaften Luft, Raum, Licht, Ton, Futter. Einem entnervenden Bündel von Stressfaktoren. Zu viele, zu schlechte Reize. Kein Wunder, dass die Ratte gestorben ist. Im Gegenteil, es wäre ein Wunder, wenn irgendein intelligentes Lebewesen diesen Test überleben könnte. Ein solches intelligentes Lebewesen gibt es. Es ist der Mensch. Schon seit mehreren Jahrzehnten wird eine Art Großversuch-Reizüberflutung an Millionen von Bundesbürgern durchgeführt. Ohne dass irgendjemand diesen Versuch geplant hätte und ohne dass irgendjemand dies groß zur Kenntnis nehme. Das Ergebnis dieser Live-Studie? Bis heute sind Menschen nicht, wie Ratten, im Dauerstress gestorben. Sie haben sich angepasst. Ihr Gehirn hat sich angepasst. Also hören tue ich eigentlich schon, aber ich sehe immer nicht so. Also ich kann mich in die Ecke setzen und eigentlich alles aufnehmen, nur mit den Gedanken weg sein. Und dann, wenn man auf mich eindreht, wenn man mir irgendwelche Zeichen macht, dann kriege ich das nicht mit. Ende der 70er Jahre waren die Wissenschaftler noch nicht besorgt über ihre Forschungsergebnisse. Noch waren nur die Sinne Riechen und Schmecken beeinträchtigt. Anfang der 80er aber ergaben neue Tests, neue Ergebnisse. Der Psychologe Henner Ertl erinnert sich, wie er damals erschrak. Plötzlich waren alle Sinne beeinträchtigt. Das Gehirn weigerte sich, bei einem großen Teil der Reize in Aktion zu treten. Es wurde immer schwieriger, die entsprechenden Zentren innerhalb der Gehirnrinde zu stimulieren. Es hat um das Jahr 1970 herum angefangen. Zunächst sehr langsam, dann immer schneller. Bis dann 1982 alle Sinnesorgane betroffen waren. Heute reduziert sich die Sensibilität aller unserer Sinne jedes Jahr um einen Prozentpunkt. Beispiel Geschmack. Mithilfe komplizierter psychologischer und physiologischer Untersuchungen hat die Gesellschaft für rationelle Psychologie in München herausgefunden, dass der Genusswertindex der Menschen in den vergangenen 25 Jahren deutlich gesunken ist. Der Genusswertindex drückt in Zahlen aus, wie stark die vier Basisdimensionen des Geschmacks empfunden werden. Diese Geschmacksdimensionen sind süß, sauer, salzig und bitter. 1971 lag der Genusswertindex der Deutschen noch bei 154 Punkten. Heute ist er auf 138 Punkte abgesunken. Brot, Kartoffeln, Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, Kaffee. All das schmeckt heute anders als früher. Und das liegt nicht etwa daran, dass sich Anzahl und Empfindlichkeit der Geschmacksknospen auf der Zunge verringert hätten. Die sind gleich geblieben. Verändert hat sich die Qualität der Lebensmittel natürlich. Aber vor allem die Sensibilität des für Geschmack zuständigen Gebietes im Gehirn. Um heute im Gehirn die gleiche Geschmacksreaktion auszulösen wie vor 20 Jahren, muss der Reiz in der Dimension süß um ein Drittel stärker sein als damals. Andere Nahrungsmittel müssen heute um die Hälfte salziger und saurer sein, um denselben Geschmackseindruck zu erzeugen. Und Bitteres wird heute erst wahrgenommen, wenn etwas doppelt so bitter ist wie vor 2 Jahrzehnten. In den vergangenen 25 Jahren hat sich nicht nur das Geschmacksempfinden verringert. Beispiel Gehör. Vor 15 Jahren konnten die Deutschen 300.000 Klänge unterscheiden. Heute erreichen wir durchschnittlich 180.000. Und viele Kinder bringen es nur noch auf 100.000 verschiedene Klänge. Das klingt viel, ist aber gerade einmal genug, um Hip-Hop- und Rap-Musik zu differenzieren. Für die Feinheiten der Klassik reicht die Empfindlichkeit des Gehirns heute bei vielen nicht mehr. Kein Wunder. Noch vor wenigen Jahrzehnten lag die Schmerzgrenze des Gehörs bei etwa 100 Dezibel, einem Wert, den heute jede Disco spielend erreicht. Die Folge: Das Gehirn akzeptiert jetzt die lauten Töne, dafür ignoriert es die leisen. Beispiel Sex. Im Erotic Sensitivity Programm der Gesellschaft für rationelle Psychologie wurden vor 15 Jahren beachtliche Erregungspotenziale und Erektionen gemessen, wenn man Männern das Bild einer Frau zeigte, die einen Penis in die Hand nimmt. Heute erregt das nur noch eine Minderheit. Und wo in früheren Jahrzehnten Bilder von Frauen in Unterwäsche in Versandhauskatalogen Männer in Wallung brachten, da kommen heute viele Männer nicht einmal mehr bei einem Porno in die rechte Stimmung. Was mir moralisch kein großer Verlust zu sein scheint, eher ein Gewinn moralisch, aber nicht körperlich, seelisch. Während einerseits die Schwelle für die sexuelle Erregung heute höher liegt, hat der Lohn der Mühe, der Orgasmus, gleichzeitig an Reiz verloren. Erreichte er 1978 noch eine Genusspunktzahl von 190, so dümpelt er heute bei 170 Punkten. Das reicht fürs Liebesspiel. Experten fürchten aber, dass dem Gehirn ab etwa 150 Orgasmus-Genusspunkten der körperliche und psychische Aufwand bei einem Geschlechtsakt einfach zu hoch sein könnte für ein derart mageres Orgasmus-Erlebnis-Ergebnis. In 20 Jahren kein Bock mehr auf Bumsen? Ein Zwischenergebnis. Weil das Gehirn das Übermaß an Reizen heute nicht mehr verarbeiten kann, filtert es feine Empfindungen aus, lässt Subtiles nicht mehr ins Bewusstsein dringen. Diese Reizbremse hat die Natur eigentlich nur für Notsituationen vorgesehen. Die Not ist zum Alltag geworden. Viele können nur noch grobe Thrills wahrnehmen. Laut, bunt, schnell, grell, gewaltig, gewalttätig, blutrünstig. Grobe Reize in Diskos, Schulhofschlägereien, Bandenkriege im Rotlichtmilieu, Horrorvideos, nächtelange Techno-Rave-Partys, Computer-Ballerspiele. Reizschwellen sind nach oben verschoben. Da fällt man zuerst in so einen See, dann muss man lauter Monster umlegen. Es gibt da so ungefähr 30 Stück. Die kommen immer wieder vor. Und wenn man die umgelegt hat, dann kriegt man Erfahrungspunkte und Geld. Von dem Geld kann man sich Waffen kaufen, also man fängt an mit den Händen. Wenn da dann irgendein Gegner ankommt, dann muss man versuchen, ihn irgendwie zu erwürgen oder zusammenzuboxen. Und irgendwann ist man dann perfekt und dann kann man anfangen, die Endgegner umzulegen. Am Anfang hat das pro Kampf so rund eine Minute gedauert und mittlerweile schaffe ich das in 20 Sekunden. Ich sehe das auch im Unterricht, zum Beispiel in Aufsätzen, wie sich sowas dann widerspiegelt. Wie Gewaltbereitschaft in Aufsätzen verdeutlicht wird, indem da wirklich Blut spritzt. Da sterben nicht einfach Menschen, sondern sie werden richtig geschlachtet. Da fließt wirklich Blut aus den Seiten. Das habe ich so früher nicht erkannt. Ganz typisch, bei der Klasse fällt mir jetzt ein, ich habe mit den Märchen gemacht. Bei Märchen wird jemand verzaubert oder sonst irgendwas und bei denen wird er richtig geschlachtet. Da wird er vom Pferd zertreten oder bleibt in den Dornen hängen und verblutet richtig brutal und das wird sehr detailliert auch beschrieben. Da sind ganz unterschiedliche dabei, manchmal Barbarian, da ist man so ein Barbar und da muss man eben auch so Ungeheuer töten oder Moonstone, da bist du so ein Ritter und da muss man durch den Wald gehen und eben unheimliche Monster da auch abtöten. Oder man hat ganz andere, das heißt Shagwalk 2, da ist man so ein kleines Baby mit einer Keule und muss da durch den Wald laufen. Oder auch so Männer so mit einer Keule als Übernocken, das ist ein ganz niedliches Spiel eigentlich. Oder Super Frog, da ist man so ein Mann und da wird einem die Prinzessin mit einer bösen Hexe weggenommen und dann bist du so ein Frosch und dann musst du dich auch durch den Wald und Bienen töten und so. Das ist eigentlich auch ganz niedlich. Oder gibt es welche, ich weiß nicht, glaube ich, nicht ganz wie das heißt, aber das ist nun richtig blutig und das ist auch sehr eklig. Da muss man durch so eine Burg und das ist auch mit Satan, da muss man so einen Teufelsanbeter abtöten und so. Wir stellen zunehmend fest, dass auf dem Schulhof beispielsweise, wenn der Lehrer nicht dabei ist, Gewalt nachgespielt wird. Dass die Schüler sich ganz bewusst reinbegeben, auch die unterwürfige Rolle ganz bewusst zum Beispiel übernehmen. Einer lässt sich zusammenschlagen, wirft sich auf den Rücken. Und der andere tut zunächst so, als trete er zu und dann manchmal gleiten die wirklich raus. Das heißt, sie sind plötzlich richtig drin und kommen nicht mehr in die Realität. Sie treten richtig zu, sie schlagen sich richtig und sie schlagen sich so bewusst, dass es auch weh tut. Und so wie wir früher zum Beispiel aufgehört haben, sobald jemand eine blutige Lippe hatte oder sobald jemand auf den Boden geklopft hat dreimal, das gibt's heute nicht mehr. Dann gerade wird nochmal zugelangt. Bei Barbarian weiß ich, da gibt es einen Schlag, da kann man dem Gegner den Kopf abhauen. Das macht so schön Sapsch. Flupsch spritzt es aus der Halsschlagader. Ja, das ist witzig. Was ist denn daran witzig, wenn Blut über den Monitor läuft? Also das läuft ja nicht darüber und ich finde das witzig, weil das sind ja insgesamt so 11 Gegner und der Endgegner, da kommt man nicht so leicht hin. Und ich versuche das dann immer auf Zeit zu schaffen, das heißt, ich stoppe dann die einzelnen Durchgänge, da die Personen da auch immer schwerer werden. Brauche ich dann immer mehr Zeit, aber mittlerweile schaffe ich die meisten Gegner mit dem ersten Schlag. Also schaffst du sonst in der Schule die meisten Gegner auch mit dem ersten Schlag? Ja. Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Kann ich ein Lied von singen? Sing mal. Okay, ja, blaue Flecke und Magentrutte und so ein Kram. Also, ne? Hallo? Das habe ich nicht provoziert. Warum, woher hast du das? Nirgendwo hier. Das heißt, ich habe mal eine Zeit lang Kampfsport gemacht, aber daher kommt das nicht. Das ist sowas, was man so aus Reflex rausmacht, denn er hatte das wirklich provoziert. Ja, also eigentlich, ich habe das nicht provoziert. Das war eigentlich so, dass er mich über dem Heft geschlagen hat und dann habe ich ihn nur weggeschoben und dann hat er mir im Magen getreten. Ich wollte nur sagen, dass man das nicht unbedingt von Computerspielen hat, sondern das kann man auch aus Büchern oder aus Filmen entnehmen. Das ist nicht unbedingt, dass man jetzt die Computerspiele dafür verantwortlich machen müsste. Gewalttätigkeit und Verrohung steigen an. Durch eine erhöhte Reizschwelle. Gewalt beginnt für viele Jugendliche heute erst auf einem höheren Level. Gewalt früher heißt Tafel beschmutzen oder Tafel kaputt machen oder Federtaschen wegnehmen. Das sind ja eher gemäßigte Sachen, die relativ normal sind. Heute geht es wirklich um Körperverletzung. Da wird einfach deutlich, dass auch die Qualität eine andere wird. Verletzung durch Treten beispielsweise nimmt immer mehr zu. Verletzung durch Verrenken, so Finger nach hinten biegen und wenn der andere schreit, dann nochmal weiter zu drücken, das nimmt immer mehr zu und das ist etwas, was wirklich beängstigend ist, weil die Kinder auch dann anschließend noch sagen, wenn es wehgetan hat, wieso, es war doch nur Spiel. Die können also wirklich gar nicht mehr trennen und empfinden auch den Schmerz des anderen als zum Spiel gehörig. Todtreten als Spiel? Wer Streicheln nicht mehr spürt, wird kratzen. Wen Kratzen nicht beeindruckt, dem hilft oft Schlagen. Wer Gefallen am Prügeln findet, will mehr, will vielleicht Blut. Und wer dauernd vom Blut umgeben ist, dem scheint das normal. Gewalt wird zum Alltag, weil das moderne Gehirn in einem Meer von Reizen schwimmt. In einem Schlaraffenland der Reize. Wenn es die Unmengen von Informationen nicht mehr verarbeiten kann, pickt es sich die stärksten Reize heraus. Die Forscher der Gesellschaft für rationelle Psychologie nennen die Abstumpfung der Sinne mitten im Reizüberfluss den Schlaraffenland-Effekt. Da das Schlaraffenland für Bundesdeutsche erst in den späten 50er Jahren als Wirtschaftswunder erblühte, sind nicht alle Gehirne gleichermaßen von den Veränderungen betroffen, stellte die Gesellschaft für rationelle Psychologie fest. Die Alten, die vor 1949 geboren wurden, verfügen noch über feinfühlige, empfindsame Gehirne, sagen die Psychologen. Und auch wer nach 1949 auf die Welt kam, hat ein zwar modifiziertes, aber doch noch alten Werten folgendes Gehirn. Nur wer nach 1969 geboren ist, hat bereits das neue, das Schlaraffenlandgehirn. Schlaraffenlandgehirn. Klingt verlockend. Dieses neue Gehirn hat es nicht bei der einen Anpassung an die ständige Überreizung belassen, hat nicht nur seine Reizschwelle hochgeschraubt. Es hat noch eine zweite Strategie eingeschlagen, um sich zu schützen. Der Psychologe Henner Ertel will Fragen nach diesem zweiten Schutzwall nicht beantworten. Ich muss mich also um andere kompetente Wissenschaftler bemühen, die Ertels Ergebnisse bestätigen oder widerlegen. Der Psychophysiologe Harald Rau führte an der weltweit geschätzten medizinischen Fakultät der Universität Tübingen jahrelang medizinisch-psychologische Tests an Menschen durch. Er versuchte herauszufinden, wie der Körper in bestimmten psychischen Situationen, etwa Angst, reagiert. Ihn interessieren dabei nur die harten naturwissenschaftlichen Facts. Vor einigen Jahren führte er eine Untersuchung durch, die mit unserem Thema auf den ersten Blick nichts zu tun hat. In dieser Untersuchung haben wir hoch- und niedrig intelligente Menschen verglichen mit EEG-Untersuchungen. Das heißt, die elektrische Hirntätigkeit wurde aufgezeichnet. Und zwar wurde die aufgezeichnet in zwei unterschiedlichen Bedingungen. Einerseits mussten diese hoch- und auch niedrig intelligenten Menschen eine Rechenaufgabe lösen. Und andererseits wurden diese Menschen in Ruhe gelassen. Und ganz erstaunlicherweise zeigte sich, dass während des Rechnens sich im EEG die Gehirne der hoch- und niedrig intelligenten Menschen nahezu nicht unterschieden. Komischerweise trat der Unterschied aber in der Ruhe auf. Und zwar war es so, dass in der Ruhe die niedrig intelligenten Menschen anfingen, ihre Gehirne auf sehr niedrigem Niveau arbeiten zu lassen. Die EEG-Parameter, die wir da maßen, zeigten niedrige Gehirnaktivität, während die hochintelligenten Menschen erst jetzt in der Ruhe anfingen, ihr Gehirn so richtig zu benutzen, so richtig zu aktivieren. Und solche Intelligenzleistung wird sicher zunehmend unterbunden und überflüssig gemacht durch laufende Informationsüberflutung, die diesem Gehirn gar keine Möglichkeit mehr gibt, in Ruhe gelassen vor sich hin zu verarbeiten und kreativ zu sein. Ergebnis der Untersuchung? Unmengen von äußeren Reizen machen das Gehirn innerlich still. Das Gehirn passt sich der äußeren Unruhe an, indem es innerlich abschaltet. Das ist die zweite Strategie moderner Gehirne. Innere Ruhe oder Leere? Rau weist auf den Haken dabei hin. Die innere Ruhe allein befriedigt ein Gehirn nicht. Unser Gehirn braucht, um sich wohlzufühlen, ein gewisses Optimum an Erregung. Manche Menschen, die über diesem Optimum sind, werden sich relativ ruhig verhalten, relativ wenig zusätzliche Erregung aufsuchen, um ihr Gehirn herunterzufahren. Andere Menschen, die Extravertierten oder die Sensation Seekers, haben wahrscheinlich ein untererregtes Gehirn und suchen laufend Informationen und Aktivitäten auf, um sich hochzuerregen. Und wahrscheinlich ist es so, dass in der heutigen hektischen, reizüberfluteten Zeit die Gehirne zunehmend intrinsisch untererregt sind, von innen her untererregt. Wir können uns das durchaus so vorstellen, in früheren Zeiten, ohne die dauernde Berieselung, mussten unsere Gehirne sich selber hochtrimmen, mussten sich selber beschäftigen, selber fantasievoll sein. Es könnte eine Anpassung an diese schnelllebige Zeit sein, dass unsere Gehirne aufhören, sich selber mit sich selbst zu beschäftigen, aufhören, sich selber in ihr Erregungsoptimum hochzuschaukeln, sondern sich abhängig machen von diesen externen. Alte Gehirne meiden meist laute Reize und erregen sich in Ruhe selbst durch Fantasien, Selbstgespräche, Nachdenken. Neue Gehirne dagegen haben nicht gelernt oder haben es verlernt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ein Gehirn, was geprägt wird, sehr selbstständig, sehr kreativ zu sein und zu denken, wird sich weitgehend unabhängig machen von externer Stimulation. Ein Gehirn, was andererseits schon in frühester Kindheit geprägt wird, sich durch externe Medien hochstimulieren zu lassen, wird da natürlich anders bearbeiten. Ich denke jetzt nur an die 3-jährigen Kinder, die wegen der Überbeschäftigung der Eltern vor dem Fernsehen erzogen werden. Diese Gehirne, die machen sich abhängig von externer Stimulation. Damit wären diese Arten von Zappelphilippe, die entstünden, sicher die Folge unserer Zeit und nicht nur die Folge in Kleisterbiologie. Zufälliger Ausriss aus einer Tageszeitung, 1996. Erzieher stehen vor einem neuen Problem. Immer mehr hyperaktive Kinder. In den Kindergärten sei eine kontinuierliche Zunahme an hyperaktiven Kindern festzustellen, berichteten Erzieherinnen. Die Ursachen dafür seien vielfältig. Eine davon sei die permanente Geräuschkulisse. Demgegenüber stehe die seit alters her bekannte positive Auswirkung der Ruhe auf den Menschen und des Reizes der Stille. Also Zappelphilippe sind sicher Menschen, vor allem Kinder, deren Gehirne untererregt sind. Und diese Kinder, die versuchen nun mit allen Mitteln ihre Gehirne hoch zu erregen. Zum Beispiel dadurch, dass sie laufend die Aufmerksamkeit anderer Menschen, der Lehrer, der Eltern auf sich ziehen, sich bestrafen lassen, später als Erwachsene kriminelle Dinge tun. Nicht alle Zappelphilippe werden kriminell, aber Zappelphilippe müssen sich hoch erregen. Wenn Zappelphilippe erwachsen sind, zappeln sie weiter. Um sich wohlzufühlen, gehen sie auf die Suche nach äußeren Reizen. Je lauter, bunter, schneller, greller, gefährlicher, desto besser. Aber früher, so wie heute die Kids S-Bahn-Surfen machen, sowas haben wir früher in der U-Bahn gemacht und sind aus der U-Bahn gesprungen, wo man die Türen eben noch oft öffnen konnte. Und haben da unheimlich, ja, weil es verboten war, einfach unheimlich Spaß dran gehabt. Und einfach nur eine halbe Station gefahren und dann eben in die Grashügel springen und aus der U-Bahn springen. Und das hat uns Spaß gemacht früher. Das haben wir als Lustgewinn empfunden. Oder durch die U-Bahn-Tunnel durchlaufen, wenn wir Schaffner nicht aufpasst und dann eine Station versuchen zu schaffen, ohne umzudrehen. Und das waren irgendwelche Mutproben vielleicht. Oder es hat aber auch irgendwo was mit Gefahr und Lust zu tun gehabt. Oder U-Bahn, U-Bahnhöfe, bei Dunkelheit durchlaufen und dann, ja, man sieht nur Lichter kommen. Man weiß nicht, auf welchem Gleis jetzt die Bahn fährt, weil man die Fahrpläne ja auch nicht im Kopf hat. Das überlegt man ja auch nicht. So, und dann am Pfeiler stellen und warten, bis das Viech an einem vorbeirauscht und dann weiterlaufen. Und dann natürlich irgendwo dann auch den Nervenkitzel hat, klar. Mir werden Motive klarer. S-Bahn-Surfer sind nicht einfach irregeleitete, aufsässige, orientierungslose Rotznasen. Ihre Gehirne haben es weitgehend aufgegeben, die Superreize der auf sie eindringenden Wirklichkeit zu verarbeiten. Sie sind innerlich still geworden und können sich deshalb kaum noch selbst erregen. Langweilen sich. Sie suchen in Zeiten äußerer Stille neue Aufregung von außen. Ihre Gehirne schreien nach Leben. Mit 30 setzt man sich nicht mehr auf den Schritten und bricht sich die Gräten, sondern heute macht man das eben auf vernünftiger Basis, eben Bungee-Springen oder Fallschirmfliegen oder Fallschirmspringen, ganz egal. Also das sind so Sachen wie Wasserski eben auch. Zum Anfang fährt man langsam, nachher zieht die Geschwindigkeit. Vielleicht ein bisschen die Gefahr, weil je höher die Geschwindigkeit, je höher ist eben auch die Aufprallgeschwindigkeit, wenn man mal stürzt oder wenn man Blödsinn macht. Die Gefahr, man liebt die Gefahr irgendwo, das gehört dazu. Aber andersrum sage ich mir, wenn ich fall und ich bin tot, dann habe ich wenigstens bis zu dem Punkt richtig gelebt. Leben nur auf Höhepunkten. Dazwischen fällt man in tiefe, leere Abgründe, unerklärliche Traurigkeiten, Depressionen. So nach den ersten 5 Metern, wenn man mit dem Fahrkorb angehoben wird, hängt sich das Latexseil, was ein sehr hohes Gewicht hat, ziemlich stark aus. Das heißt, man ist ja an den Beinen befestigt und dadurch, dass ich Ledersohle habe, bin ich ungefähr so vielleicht 5 Zentimeter weiter vorne zur Kante hingerutscht. Obwohl man angeschnallt ist, war das aber für mich eigentlich der erste Kick, wo ich gesagt habe, hallo, jetzt geht's ab. Ja, oben wird man abgekoppelt, man kriegt dann eben noch gesagt, dass man eben die Hände auch in den Kopf verschränken soll, wenn man wieder nach oben fliegt, weil sich das Latexseil sonst eventuell auch im Hals hängen könnte. Das heißt, man könnte sich eben durch eine Schlinge eventuell auch erwürgen. Was mir jetzt am meisten Spaß gemacht hat oder die Gefühle, die Überwindung, wenn man an der Kante steht und sich nach vorne abkippen lässt, ist eigentlich der höchste Adrenalinanstieg, wenn man selbst vom Kopf her weiß, jetzt falle ich, jetzt kannst du dich nicht mehr festhalten, jetzt ist nichts mehr, jetzt fällst du ins Leere. Das ist eigentlich so das Gefühl, wo man zuerst sagt, jetzt geht's los. Was da losgeht, lässt sich physiologisch erklären. Bei Stress sondert die Nebenniere zahlreiche Hormone ab, unter anderem Adrenalin und Cortison. Adrenalin erhöht die Herzfrequenz und steigert den Muskeltonus, versetzt Körper und Geist in einen angespannten, konzentrierten und, das ist das Wichtige, außergewöhnlichen Zustand. Cortison dagegen wirkt direkt in einem Teil des Zwischenhirns, im limbischen System. Es reizt dort Zellen, die daraufhin opiumähnliche Substanzen freisetzen. Die lösen den Rausch aus. Wir sind getaucht nachts vor Floridas Küste, just for fun, nur zum Spaß. Aber jeder hat sehr schnell seine Tauchlampe angemacht, damit die Finsternis um uns herum wenigstens in dem kleinen Lichtkegel berechenbar wurde. Unsere Lichtflecken tanzten über die Korallen, den sandigen Meeresgrund dazwischen, streiften manchmal eine gefleckte Moräne außerhalb ihres Felsenloches, einen langstacheligen Seeigel, silbrig glänzende Tintenfische. Ich schaue kurz aus dem Lichtkegel hinaus in die Dunkelheit direkt neben mir. Noch heute Mittag sind hier Hunderte von Hammerhaien einen großen, hungrigen Kreis geschwommen. Sind sie alle fort? Vielleicht habe ich Glück und treffe auf einen. Wie sehr wünsche ich mir dieses Glück? Es ist ein Spiel mit Angst. Wie weit kann ich gehen mit mir? Wo sind meine Fähigkeiten, meine Grenzen? Wer bin ich? Wann werde ich verrückt in diesem Meer voll von menschenfressenden Haien? Schnell schaue ich wieder ins sichere Licht, schwimme eine Weile mit den anderen. Dann bleibe ich bewusst immer weiter zurück hinter der Gruppe. Und dann lösche ich meine Lampe. Untererregte Gehirne haben also die Wahl, entweder über Sensation Seeking sich hochzupushen, bestimmte Medikamente zu nehmen oder die beste Lösung, kreativ zu werden. Die meisten Menschen wählen die erste oder zweite Lösung. Das heißt die Reizüberflutung oder die Drogengeschichte. Drogen gegen innere Leere. Motive werden klarer. Gehirne schreien nach Leben. Das wäre auch genau, was uns die Lehrer berichten. Die Lehrer berichten von immer weniger Fantasie, von immer weniger Konzentrationsfähigkeit. Das heißt, wir machen uns immer mehr abhängig von externen Stimulationen. Ich denke, unsere Fantasie geht zugrunde und leidet. Wir haben bisher 2 Arten kennengelernt, wie junge Gehirne sich vor Reizüberflutung schützen. Erstens heben sie die Schwelle an, ab der Reize sie erreichen. Zweitens erregen sie sich innerlich weniger, schalten sich stumm. Es bleibt über den dritten Schutzwall junger Gehirne zu berichten. Psychologen haben in langen Forschungsreihen festgestellt, dass junge Gehirne seit einiger Zeit die Art und Weise ändern, wie sie Informationen bearbeiten. Die Gymnasiastin Anne denkt noch nach der alten Methode. Meist merke ich das halt am Fernsehen auch. Durch die Werbung und durch die Schreckensmeldungen, dass sie dann so brutale Bilder zeigen müssen. Und ich meine, man kann das nicht vermeiden oder kann es auch nicht ignorieren, aber ich finde das auch irgendwie schlimm. Das muss ja nicht sein und das reizt mich dann auch. Das macht mich dann auch teilweise wütend und ja, ich schalte dann halt ab und dann denke ich für mich alleine nochmal ganz genau über die Sache nach und was da so passiert und versuche das irgendwie zu verarbeiten, aber... Anne denkt lange über das nach, was sie bewegt, lange und bewusst. In diesem Satz liegt eines der wichtigsten Geheimnisse der Arbeitsweise des Gehirns, des traditionellen Gehirns. Bewusste Reizverarbeitung kann unser Gehirn nur seriell bewerkstelligen. Das heißt, nur eine Information nach der anderen Information. Kognitionswissenschaftler sprechen von einem Flaschenhals. Durch einen Flaschenhals geht immer nur eine bestimmte Menge an Informationen. Die Information, die wir bewusst verarbeiten wollen, die geht nur hintereinander, nur seriell. Bewusst verarbeiten? Das dauert. Wenn ich eine Sache bewusst aufnehmen will, muss ich mehr Zeit dafür nehmen. Denn das Gehirn speichert die Informationen nicht einfach ab, sondern es schickt sie häufig noch über das limbische System. Das liegt eingebettet, fast in der Mitte unseres Gehirns. Es ist unter anderem für Gefühle zuständig. Wird das limbische System verletzt, kann sich der Betroffene keine neuen Informationen mehr merken. Wirksames Lernen, so weiß man heute, findet nur statt, wenn Gefühle beteiligt sind. Diese Sendung ist ein Beispiel dafür. Die aggressive Gitarrenmusik, die hektische Technomusik, die persönlichen Informationen der Schüler, die Erzählung des Bungee-Springers, mein Bericht vom Tauchen, all das erzeugt Gefühle, über die man sich die Informationen besser einprägt. Auch das traditionelle Gehirn aber verarbeitet nicht nur gefühlvoll seriell. Auf der anderen Seite können unsere Gehirne parallel verarbeiten, und zwar vor allem jene Informationen und jene Prozesse, die automatisiert sind. Ein Klavierspieler kann automatisiert ein bestimmtes Stück spielen und parallel noch einen Witz erzählen oder verstehen. Hier funktioniert also parallele Informationsverarbeitung. Wird ein Klavierspieler aber ein für ihn neues Stück vom Blatt zu spielen versuchen, muss er in der Regel bewusste Informationsverarbeitung betreiben, die wiederum nur seriell geht. In dieser Situation wird es mit dem parallelen Witzverständnis schwierig. Bewusste Verarbeitung braucht nicht nur Zeit, sondern auch Ruhe. Genau diese Zeit und Ruhe lassen einem die tausendfachen Reize unserer Zeit heute nicht mehr. Wer ständig gegen starke Reize andenken muss, wird irgendwann aufhören, Informationen bewusst zu verarbeiten und mit Gefühlen zu verknüpfen. Unsere Welt und unsere Zeit, die zunehmend parallele Informationsangebote zur Verfügung stellt. Ich denke da an den Hausaufgaben machenden Schüler, der parallel Fernsehen guckt, zwischen den Kanälen hin und her springt. Für diesen Menschen bleibt nur noch unbewusste Informationsverarbeitung übrig. Das heißt, diese viele parallel einströmende Information kann nicht mehr bewusst wahrgenommen werden, sondern wird unbewusst wahrgenommen. Das heißt, wird in irgendeiner Weise entweder ausgefiltert, unterdrückt oder wird irgendwo in unser Gehirn eingelagert im Gedächtnissystem und kann sich irgendwann später in Träumen oder anderen Phänomenen wieder darstellen, wieder manifestieren. Aber im Prinzip heißt parallele massive Informationsüberflutung, dass die Information nur unbewusst, nur bruchstückhaft oder fast gar nicht verarbeitet wird. Paralleles Verarbeiten bedeutet, ich speichere Informationen schnellstmöglich ab. Ich lasse mir keine Zeit, sie noch über das limbische System zu schicken. Ich verknüpfe sie nicht mit Gefühlen. Das heißt, ich bewerte neue Informationen nicht nach gut oder schlecht, ekelerregend oder appetitlich, traurig oder lustig, liebenswürdig oder grauenvoll. Alles bleibt sachlich. Ohne Gefühl. Der amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman hat bereits 1985 auf diese gefühllose, zusammenhanglose Kuck-Kuck-Welt hingewiesen. Er schrieb: Insgesamt brachte der Komplex der elektronischen Technologien eine neue Welt hervor. Eine Kuck-Kuck-Welt, in der mal dies, mal das in den Blick gerät und zugleich wieder verschwindet. In dieser Welt gibt es kaum Zusammenhänge, kaum Bedeutung. Sie fordert uns nicht auf, etwas zu tun, ja, sie lässt es gar nicht zu. Wie das Kuck-Kuck-Spiel der Kinder ruht sie abgeschlossen in sich. Und zugleich ist sie, wie das Kuck-Kuck-Spiel, überaus unterhaltsam. Anne, die Gymnasiastin, kann noch anders gucken. Sie reagiert noch wütend auf die Schreckensmeldungen im Fernsehen. Ja, ich finde es schrecklich und ich könnte die Leute, die sowas machen, könnte ich totschlagen. Also, da werde ich so sauer drüber. Das kann ich nicht verstehen. Naja, es ist nur nicht so, dass ich durch die Gegend renne und irgendwelche Leute angreife und sage, ja, hör mal auf. Also so ist das nicht. Ich rede dann mit meinem Vater auch drüber und naja, und der erklärt mir das dann und dann geht's. Was passiert mit den anderen Menschen, die bei Schreckensmeldungen nicht mehr erschrecken, sondern sie nur noch unbewusst abspeichern? Wohin das führt, dürfte klar sein. Emotionslose Kinder werden kein Mitleid, kein soziales Verhalten an den Tag legen. Sodass ich glaube, über diesen Weg der emotionalen Verflachung kommt relativ viel Unmenschliches in unser menschliches Funktionieren hinein. Zwei Klassenkameraden von Anne. Ja, Gefühl. Ich weiß nicht, was man dafür Gefühl haben soll. Es ist schon schrecklich, wenn man sowas sieht. Aber ich meine, ich kann ja auch nichts daran ändern. Nicht großartig. Ja, es ist traurig, aber ich weiß ganz genau, dass ich auch nichts dagegen tun kann. Man kann nichts dagegen tun, also nichts wirklich Weltbewegendes. Ich tue wahrscheinlich auch relativ gar nichts, also nicht mehr als jeder andere. Aber irgendwo, es gibt einfach so viel Unheil und so viele Widersprüche auf der Welt. Das macht mich höchstens traurig, dass ich nicht so viel unternehmen kann. Also vielleicht müsste man dann sein gesamtes Leben aufopfern. Man müsste in die Politik gehen oder sonst irgendetwas. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn man sich sein ganzes Leben lang nur darüber... Also man muss sehen, wie man selbst damit klarkommt. Die beiden Jungs kommen klar, ohne viel Gefühl. Mit ein bisschen Traurigkeit und der schnellen Erklärung, man könne sowieso nichts tun. Dabei kann ich als Alter diesen Jungen nicht einmal Vorwürfe machen. Denn die Medien, die meine Generation mitgeschaffen hat, tragen dazu bei, Jugendliche durch Überreizen abzustumpfen. Das Bestreben dieser entsprechenden Einrichtungen, die jetzt 20 oder 30 Themen pro 10 Minuten darbieten, ist ja nicht, viel Information rüberzubringen, sondern das primäre Bestreben ist, durch laufenden, schnellen Themenwechsel die Sensation Seekers zu befriedigen. Das heißt, die Gehirne der Zuschauer so zu stimulieren, dass sie bei der Sache bleiben. Das heißt, beim gleichen Sender bleiben. Also ganz eindeutig, unsere primäre wirtschaftlich gesteuerte Anstrengung ist nicht die optimale Versorgung der Menschen mit optimaler Information, sondern das Ziel wird hier nur noch, den Zuhörer, den Zuschauer, den Leser durch maximale Themenvielfalt bei der Stange zu halten. Weswegen diese Sendung nicht 5, sondern 53 Minuten lang ist. Tiefgreifende Information braucht die Zeit. Durch die neue Art des Gehirns, Informationen zu verarbeiten, findet vieles im heutigen Leben eine plausible Erklärung. Wo nur noch grelle Reize wahrgenommen werden, verrohen Gefühle, da steigt die Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit Jugendlicher. Wo das Gehirn innerlich abschaltet und sich nur noch bequem von außen erregen lässt, da stirbt Fantasie, breitet sich innere Leere aus. Wächst das Verlangen nach Abenteuer, Action, Drogen, nimmt die Sucht nach Leben zu. Und wo das Gehirn Reize hauptsächlich parallel abspeichert und Informationen nicht mehr mit Gefühlen verbindet, Da verflachen Emotionen, verschwindet soziales Mitgefühl, kommt Unmenschliches in die Welt. Aus den 1000 alltäglichen Ereignissen entsteht ein ganzes, stimmiges, schreckliches Bild. Gibt es Auswege aus der gefühllosen, reizüberfluteten Gesellschaft? Wenn wir sehr bewusst bestimmte Informationen wahrnehmen, ohne uns multiple berieseln zu lassen, dann ermöglichen wir unserem Gehirn deutliche, tiefe Reizverarbeitung, die auch die emotionale Verarbeitung mit einschließt. Aus dem Grund, denke ich, ist der Ratschlag, Kinder in relativ viel natürlicher Umgebung aufwachsen zu lassen, ein sehr vernünftiger, denn natürliche Umgebung heißt, wahrnehmen und sich bewähren müssen in gefährlichen Situationen, in angenehmen Situationen, handeln müssen, Emotionen erfahren zu müssen, bilden zu müssen und lernen zu können. Kinder, die in natürlichen Umgebungen aufwachsen, lernen damit, natürliche und tiefe Emotionen zu bilden. Kinder, die andererseits nur passiv aufwachsen, nur informationsüberflutet werden, lernen deutlich weniger die emotionale Verarbeitung von Reizen. Es gibt Stimmen und Argumente für die neuen Gehirne. Die neue Art, wie junge Gehirne Informationen verarbeiten, ist der alten weit überlegen. In bestimmten Bereichen. Wer gleichzeitig unterschiedliche Reize und Informationen unbewusst aufnehmen und abspeichern kann, ohne sich groß um deren emotionale Bewertung scheren zu müssen, der kann besser mit den Widersprüchen unseres modernen Lebens fertig werden, klarkommen. Erhöhte Dissonanzbereitschaft, heißt das im Fachjargon von Psychologen. Im dritten Jahrtausend wird die Fähigkeit, an Widersprüchen nicht zu zerbrechen, überlebenswichtig sein. Widersprüchen wie: In Afrika verhungern Millionen Kinder. Gleichzeitig wirft Europa Tonnen von Nahrungsmitteln auf die Müllkippen. Demokratien liefern Diktaturen modernste Waffen, die diese dann gegen ihre Bevölkerung einsetzen. Jeder fährt Auto, obwohl jeder weiß, dass fossile Energievorräte nur noch wenige Jahrzehnte reichen und die Umwelt damit verpestet wird. Jugendliche schreiben Parolen gegen die Zerstörung der Ozonschicht an Häuserwände. Mit Spraydosen, deren Gase die Ozonschicht zerstören. Die Jugendlichen sind mit diesen Widersprüchen aufgewachsen und können damit umgehen, fand Psychologe Henna Erkel. Wer über diese Fähigkeit nicht verfügt, zerbricht an den Gegensätzen der Welt, die das globale Informationsnetz ununterbrochen in jedes Haus liefern wird. Er hat schlechte Chancen, im nächsten Jahrtausend zu überleben. Früher hat man diese Fähigkeit als Bewusstseinsspaltung, als Schizophrenie bezeichnet und psychiatrisch behandelt. Heute ist das normal, ja evolutionär vorteilhaft. Der Philosoph Gerd Gierken nennt es die neue Gleichgültigkeit und meint damit die geistige Fähigkeit, Unvereinbares zu vereinen und allem eine gleichwertige Gültigkeit zu geben. Einfach, indem das neue Gehirn widersprüchliche Informationen nicht mehr in Beziehung zueinander setzt. So kann der neue Mensch die Widersprüche ertragen. Er erkennt sie einfach nicht und ist dadurch den älteren Generationen massiv überlegen. Noch haben junge Gehirne nur die Art und Weise verändert, wie sie Informationen verarbeiten. Seriell, langsam, Schritt für Schritt, dazu parallel, schnell, ohne viel Gefühl. Noch aber haben Hirnforscher unter dem Mikroskop keine organischen Veränderungen des Gehirns feststellen können. Das ist nur eine Frage der Zeit, meint Henna Erkel. Organisatorische Veränderungen führen stets auch zu strukturellen Veränderungen, die sich dann mit großer Geschwindigkeit multiplizieren. In der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts wird sich das neue, schnelle Gehirn durchgesetzt haben. Noch wenige Jahrzehnte. Dann ist die Zukunft in jedem Kopf. Der Schlaraffenland-Effekt. Eine Revolution unter der Schädeldecke. Erkundet von Hardy Tasso. Es sprachen Peter Weiß, Volker Roos und Marietta Bürger. E-Gitarre Martin Zülker. Technische Realisation Günther Kasper, Regieassistenz Alexandra Strauß, Regie Christoph Pragua. Redaktion Kurt Hondrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1998.